Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 279 an Schiller. Die Horen habe ich erhalten und danke für deren schnelle Sendung. Morgen bin ich bei Ihnen und wir können uns über manches ausreden. Morgen Abend gehe ich zwar weg, hoffe aber über 8 Tage auf längere Zeit wieder zu kommen. Dem verwünschten Nikolai konnte nichts erwünschter sein, als dass er nur wieder einmal angegriffen wurde. Bei ihm ist immer Bonus odor ex re qualibet, und das Geld, das ihm der Band einbringt, ist ihm gar nicht zuwider. Überhaupt können die Herren uns sämtlich Dank wissen, dass wir ihnen Gelegenheit geben, einige Bogen zu füllen und sich bezahlen zu lassen, ohne großen Aufwand von produktiver Kraft. Lassen Sie ja den Garten nicht weg, ich bin dem Lokal sehr günstig. Es ist außer der Anmut auch noch eine sehr gesunde Stelle. Leben Sie recht wohl, ich freue mich auf morgen. Ich esse mit Ihnen, aber allein. Geheimer Rat Vogt, der mit mir kommt, wird bei Hufelands einkehren und nachmittags verschränken wir unsere Besuche. Weimar, den 11. Februar 1797. Geht.